Ich bleibe nicht mehr hier. Hab ich doch kein Teil an dir. Was der Seele könnte taugen, was der Seele könnte taugen, wenn ich bleibe nicht mehr hier, hab ich doch kein Teil an dir, was der Seele könnte taugen. Schlummere da, ihr matten Augen fallet sanft und selig zu. Schlummert ein, ihr matten Augen fallet sanft und selig zu. Hier muss ich das Elend bauen, aber dort, dort wird ich schauen, süße Frieden, stille Ruhe. Hier muss ich das Elend bauen, aber dort, dort wird ich schauen, süßen Frieden, stille Ruhe. ihrem Namen.